die Luft voll Salz und Teer, du gehst im Fieber hin und her, im Hafen. Im Hafen. Dort legt ein Schiff aus Rio an, dort siehst du manchen fremden Mann, im Hafen. Im Hafen. Und wo bei Nacht der Leuchtturm blinkt, den Schiffen seine Grüße bringt, im Hafen. Im Hafen. Trafen sich zwei, die bleiben sich immer treu. Seewind in der Jacke und im Herzen eine Seemannsmelodie. So kam der Johnny zu mir und so vergess ich ihn nie. So kam der Johnny zu mir und so vergess ich ihn nie. Doch hast du schon die Tat erlebt, wenn sich der Anker wieder hebt im Hafen. Im Hafen. Man sagt Ade, mehr sagt man nicht, man zeigt ein fröhliches Gesicht im Hafen. Im Hafen. Dann trennt man sich für lange Zeit und denkt in seiner Einsamkeit im Hafen. Im Hafen. Trafen sich zwei, die bleiben sich immer treu.